Im Normalfall spielen viele Faktoren gleichzeitig eine Rolle. Unterschiedlich ist lediglich die Gewichtung. Mal ist der eine, mal der andere wichtiger. Letzten Endes ist aber für mich als Sprachdozentin jede Art von Motivation positiv zu werten, solange dies den gewünschten Erfolg beim Lernen erzielt. Und das wäre auch das passende Schlusswort zu unserer Sendung. Frau Nelkenhof, danke, dass Sie heute bei uns im Studio zu Gast waren. Und nun zu den Verkehrsnachrichten.